wenn du mich brauchtest. Kein Geld in der Tasche, nimm mal 1000. Gib wieder, wenn du kannst, Mann, was ich auch nicht. Ach was, nimm mal noch ein Honey für dein Outfit. Denn ich teile all das, was ich hab. Ruf mich nachts an und ich rette deinen Arsch. Wer allein gegen Sex, weil du wieder denkst, du bist im Recht. Doch ich bleibe da, ich hoffe auf den Tag, an dem zurückkommt, was ich gab. Denn nur wenn man blutet für das, was man liebt, ist man noch loyal. Ich würde für dich sterben, wenn es sein muss. Aber weißt auch du, würdest es für mich nicht. Schizophren, dass man so liebt, was einem die Liebe nicht zurückgibt. Ich liebe dich so sehr, so sehr. Aber warum ich liebe, was mich so hasst wie du, werde ich nie erklären können. Ich liebe dich so sehr, so sehr. Loyalität bedeutet sie lieben, auch wenn sie dich nur zerstören. Ich liebe dich, ich hasse dich so sehr, so sehr. Ich liebe dich, ich hasse dich so sehr, so sehr. Narben auf der Haut tun nicht weh, aber dafür, die ihr alle nicht seht. Sie brennen wie Feuer, die Wunden im Herz, so groß, dass keine Nadel sie näht. Ich war dein Schutzschild, Dicker, und der naive Gedanke an Liebe macht kugelsicher. Rückendeckung, Fehlanzeige, das Messer im Nacken, was du, Dicker, denn Blut ist dicker als Wasser. Mein Bruder, vielleicht war ich mir dazu sicher, viel zu sicher. Doch ich geh jetzt meinen Weg und dreh mich nie wieder um. Vergebene Mühe, dich zu retten, weil du selber nicht schwimmst. Du suchst dir nur einen Grund zu ertrinken. Wie oft habe ich gebetet, ich kann dich mitnehmen. Doch du willst gar keine Hilfe, sondern nur nicht alleine singen. Ich liebe dich so sehr, so sehr. Aber warum ich liebe, was mich so hasst wie du, werd ich nie erklären können. Ich liebe dich so sehr, so sehr. Loyalität bedeutet sie lieben, auch wenn sie dich nur zerstören. Ich liebe dich, ich hasse dich so sehr, so sehr. Ich liebe dich, ich hasse dich so sehr, so sehr. Sie erwarten leider immer nur wieder das Doppelte von dem, was sie geben. Alle deine Ziele werden dunkler, wenn du stehen bleibst, weil sie reden. Bis hierher getragen, Bruder, leider muss das reichen. Die Kraft in meinen Beinen, die mir bleibt, brauch ich allein. Ich liebe dich so sehr, so sehr. Aber warum ich liebe, was mich so hasst wie du, werd ich nie erklären können. Ich liebe dich so sehr, so sehr. Loyalität bedeutet sie lieben, auch wenn sie dich nur zerstören. Ich liebe dich.